欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, ich hätte gerne Informationen zur Eröffnung eines Girokontos. Gibt es ein Modell, das für Studenten geeignet ist? Guten Tag. Ja, für Studenten ist die Kontoführung kostenlos. Haben Sie Ihren Personalausweis dabei? Ja, hier ist er. Welche Unterlagen benötige ich noch? Ich brauche Ihre Meldebescheinigung vom Bürgeramt. Die habe ich hier. Muss ich einen monatlichen Mindestgeldeingang haben? Nein, das ist bei diesem Konto nicht erforderlich. Sie erhalten Ihre Debitkarte per Post. Ist das Online-Banking sicher? Absolut. Bitte füllen Sie diesen Antrag aus. Gerne. Ich möchte das Konto sofort eröffnen. 这段对话非常实用。我们先看第一句 ,Lucas. 实用了。 Ich hätte gern. 这就是 Konjunktiv 2, 用来表示礼貌性的请求询问关于 Eröffnung. 开户语 Girokonto. 往来账户的资讯。 对，比起直接说我要 hätte gerne. 听起来客气许多。他也用了一个关系子句 ein Modell, das für Studenten geeignet ist. 这里的 das 是主格关系代名词，用来修饰前面的方案。 接着职员提到，对学生来说 Kontoführung 账户管理是 kostenlos 免费的，但要记得带 Personalausweis 身份证。 除了身份证。还需要哪些 Unterlagen 文件呢？答案是 Meldebescheinigung， 也就是户政职务所发的居住登记证明。 关于开户门呢 ？Lucas， 询问是否需要 Mindestgeldeingang 每月最低入账金额。职员说这不是 erforderlich， 必要的。 最后。银行会寄送 debit card 借记卡给他，只要填好 antrag 申请表，就能立即 eröffnen 开户了。 希望这些银行用语对你有帮助，我们下次见。